Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 568 an Schiller. Wenn Sie den heutigen Tag nur einigermaßen leidlich zugebracht haben und etwas zu unserem nächsten Zweck ausdenken konnten, so wünsche ich schon Glück und will morgen früh bei Zeiten melden, was unsere Wöchner für das Ratsamste halten. Man trifft nicht immer bei dem besten Willen mit der Vorstellungsart der Schauspieler zusammen und man erschwert es ihnen, wenn man es ihnen bequemer machen will. Ich habe den heutigen Tag nicht ganz unnütz zugebracht, und das ist in meiner jetzigen Lage schon ein Lob für ihn. Leben Sie recht wohl, und ich hoffe, dass wir morgen um diese Zeit schon um ein gutes Teil weiter sein werden. Weimar, den 27. Januar 1799. G.